Buh! Ich bin dein Wiebe, ich bin da und dusche heimlich durchs Haus. Buh, buh. Ich puste sanft in deinen Nacken. Ich bin ein Gespenst und züchte Kürbis. Die verteile ich in deinem Haus, wenn du schläfst, damit sie sich ärgern und dich auffressen wollen. Happy Halloween! Digga. Ich komme zu deiner Fake-Halloween-Party, wo alles fake ist, alles aus Gummi und Plastik. Aber ich bin echt und ihr werdet die Flucht ergreifen, wenn ich da bin. Ich bin kein Spezialeffekt, ich bin wirklich da. Ich bin ein Muster.